weine nicht, Mütterlein. Morgen ist sicher schon Sonnenschein. Ist heut der Himmel auch wolkig und trüb, Mutter, du weißt doch, ich hab dich so lieb. Weine nicht, Mütterlein. Morgen ist sicher schon Sonnenschein. Und wie es früher war, wird's bald wieder sein. Weine nicht, Mütterlein. Weine nicht, Mütterlein. Morgen ist sicher schon Sonnenschein. Weine nicht, Mütterlein.